Der Ludin kommt der alte Hund. Der wollte nur die eine. In diese Kaffee mit und rund. Entweder oder keine. Er schrieb so manches nicht für sie und sogar ein Gedicht. Was er auch sah, was er auch schwor, die Katze wollte nicht. Er tat als Katze nie mit aus. Doch er vergaß es nie ihm. Er ging großes Verbot nach Haus. Besorgt sich wie ein Krieg. Er suchte auf die halbe Welt und hörte sein Gesammel. Er scheint auf Reichtum und auf Geld, spendiert ihm einen Apfel. Der Lohnig kommt der alte Hund, der wollte nur die eine.